Wir verdanken es der Wissenschaft, dass wir heute so gut über die Menschen im alten Karthago, im Römischen Reich und zur Zeit von Jesus, Buddha und Mönke Khan Bescheid wissen. Die Archäologen, die die untergegangenen Städte Uruk, Karthago, Ephesos und Karakorum entdeckt haben, waren Wissenschaftler. Ebenso die Taucher, die das antike Schiff ausgegraben und die Ladung untersucht haben. Andere Wissenschaftler haben alte Sprachen wie Latein gelernt und sich in Geschichten über die vergessenen Götter Inanna, Baal, Artemis und Zeus vertieft. Aber die Wissenschaft beschäftigt sich nicht nur mit untergegangenen Städten und vergessenen Göttern. Die Wissenschaft hat uns Menschen exakt die Kräfte verliehen, die die antiken Götter der Legende nach besaßen. In den alten Geschichten konnten Götter wie Artemis und Zeus genau sehen und hören, was auf der anderen Seite der Welt passierte. Und durch die Luft fliegen konnten sie auch. Heute kann jedes Kind auf seinem Smartphone verfolgen, was rund um den Globus geschieht. Und in Hubschraubern, Flugzeugen und Raumschiffen können wir durch die Gegend jetten, als wären wir Artemis oder Zeus höchstpersönlich. Alles dank der Wissenschaft. In den alten Geschichten konnte Zeus die Menschen aus der Ferne mit Blitzen töten. Und Artemis konnte sie gezielt mit magischen Pfeilen ausschalten. Unseren heutigen Staatsoberhäuptern und Militärs hat die Wissenschaft noch viel schlimmere Zerstörungskräfte verliehen. Sie können Millionen von Menschen per Knopfdruck umbringen. Mit Raketen und Atombomben, die viel stärker sind als alle Blitze und Pfeile zusammen. Aber zum Glück hat die Wissenschaft uns nicht nur Zerstörungskraft verliehen, sondern auch Heilkraft. In den alten Geschichten waren es die Götter, die die Menschen von Krankheiten heilten. Dank der Wissenschaft tun das heute Ärzte und Forscher. Wenn wir krank sind, pilgern wir nicht mehr zum Tempel von Zeus oder Artemis und bitten um Heilung. Wir fahren ins Krankenhaus. Dort geben uns Ärzte Medikamente, die von Wissenschaftlern entwickelt wurden. In den alten Geschichten konnten Zeus und Artemis Menschen und Tiere erschaffen. Die moderne Wissenschaft ermöglicht es uns nicht nur, Menschen und Tiere künstlich zu erschaffen, sondern sogar völlig neue Kreaturen. Wesen, die man sich zu Zeiten der antiken Mythologie nicht einmal vorstellen konnte. Cyborgs zum Beispiel. Oder Gebilde wie künstliche Intelligenzen. KI. Und als wäre das alles noch nicht genug, versuchen Wissenschaftler sogar, den alten Traum von Uruks König Gilgamesch zu verwirklichen. Sie wollen uns Menschen geben, was keine Gottheit uns je gegeben hat. Ewiges Leben. Die Chance, den Tod zu überwinden. Damit unsere Körper nicht mehr von Maden gefressen werden. Aber was genau ist Wissenschaft? Und woher kommt sie? Wie unterscheidet sie sich von all den Geschichten, die wir Menschen uns über Götter und Drachen erzählt haben? Und wie kann die Wissenschaft uns helfen, Probleme wie Hunger, Krankheit und Krieg in den Griff zu bekommen? Nun, das ist die nächste erstaunliche Geschichte.